Ja, ich habe jetzt gerade mich selbst gehört und ich habe bemerkt, ich habe wirklich viele Fehler gemacht. Mein Fazit, erstens habe ich ja wirklich nicht komplett artikuliert. Also ich könnte es noch besser machen. Da habe ich gedacht, ja, mach dein Fazit ein bisschen besser. Versuch den Faden zu erläutern, wie kritische Soziologen in den USA immer kleiner werden. Oder als Fazit, was habe ich jetzt versucht vorzutragen? Und könnte ich noch ein anderes Beispiel geben? Wo soll ich jetzt anfangen? Ich wollte wirklich nicht sagen, dass Soziologie nicht studiert wird, oder ich wollte halt nur erläutern, dass es wirklich große Probleme gibt. Für Leute, die vielleicht kritische Aspekte haben, oder die Leute wie ich zum Beispiel, ich glaube selber, dass es ist wirklich necessary, ne, dass Soziologie auch kritische Elemente hat. Und das ist fast begrenzt in den USA. Das wird praktisch aus der Soziologie rausgezogen, solche Themen zum Beispiel. Man kann ja auch noch weitergehen. Der Grund, warum Studenten in den USA nicht kritisch sind, warum es keine Proteste gibt, warum, naja, du hast keine politisierte hast kein politisiertes Fach mehr, die politische Wissenschaft zum Beispiel. Und dann, man glaubt ja dann eigentlich, dann müsste dann normalerweise die Soziologie dann noch was haben. Das ist es ja. Die Soziologie in den USA ist nicht politisiert. Das wird ja praktisch immer mehr Dry Theory, würde ich sagen. Immer Dry Theory. Und da hatte ich mir gedacht, wie kannst du das jetzt beweisen noch? Und dann habe ich gesehen, ja, warum spreche ich jetzt dann gleich nicht über das Introduction-Buch zur Soziologie, wo ich lehre, gerade. Okay, da hast du 16 Kapitel, wo ich jetzt habe, in dem Buch hier, Marconis, das ist die Edition Introduction Society, the Basics, als Lehrer. Okay, da hast du 16 Kapitel, erstens einmal als Einführung selber, musst du innerhalb 5 Monaten das vorbereiten. Da musst du den Studenten in 5 Monaten wirklich ein Crashkurs der Soziologie sehr, sehr, sehr kompliziert. Nein, nicht kompliziert, aber es ist schon ein Hammer. Einführung selber als Soziologe. Da hast du Kapitel 1, also hier fängt schon an, der Titel. Sociology, Perspective, Theory and Method. Ne? Das ist dann schon. Wie ich gesagt habe, innerhalb ein Kapitel komplett Theorien vorzuschmeißen oder so schnell wie möglich, weißt du, so schnell wie möglich durchzugehen, als wäre das wirklich möglich, innerhalb ein Kapitel Theorie und Methoden reinzuquetschen. Kapitel Nummer 2, Culture. Ne? Auch wieder interessant. Ich sag ja nichts. Oft in den USA kann man schon merken, da geht die Soziologie immer mehr in die Direktion von Anthropologie. Wirklich. Die gehen immer mehr in die Richtung von Anthropologie. Die versuchen entweder Soziologie weiter entfernen von politischen Bereichen oder, ja, man studiert Anthropologie. Also Kapitel 2 ist Anthropologie. Kapitel Nummer 3, Socialization from Infancy to Old Age. Ja, natürlich, das wird ja in Deutschland auch studiert, Lifespan und Life Development, aber das hört sich so an, Kapitel 3 ist es eigentlich Socialization. Wenn ich jetzt wirklich das durchschaue, die Blätter selber, ne, ist es eigentlich eine Psychology. Oder TV Psychology. Ja. ich würde sagen, Kapitel 3 von der deutschen Blick hin ist es die Individualization-These. Aber das wird nicht angesprochen. Das ist wieder so eine Developmental-These. Kapitel Nummer 4, Social Interaction, Everyday Life, das, was spricht sich jetzt das an? Vorstellung, das ist in Kaufmanns Theorien, Vorstellung der Persönlichkeit, wie werden Life is a Stage, wie sich der Mensch vor anderen herstellen tut oder vorstellen tut. Kapitel Nummer 5, Groups and Organizations, ja, das ist wieder Gruppierungen, Einfluss von Gruppierungen. Es ist schon interessant, das ist immer Kapitel 1, 2, 3 und 4. Der erste Kapitel sollte normalerweise eine komplette Einführung führen. Dann ist es schon wieder, dann springt man komplett von Kapitel 1 zu Kapitel 2, Kultur. Kapitel 3, Socialization oder Sozialisierung. Kapitel 4, Social Interaction. Da merkt man schon, man geht schon komplett an das Symbolischen dran. Man tut schon überhaupt nichts mehr von Theorie sprechen. Also es ist schon die Theorie. Kapitel 6, Sexuality and Society. Es ist sehr interessant. Sexuality and Society wird ja nicht eigentlich von der feministischen Theorie studiert. Es ist wieder, es hört sich normalerweise wieder wie so eine Psychology an. Ne? Interessant, in den USA wird ja, wenn man jetzt Gender studieren tut, ne? Da wird es öfters immer noch als Sexuality genannt. Okay, weiter. 7. Deviance. Ja, das wird in Deutschland meistens, in den USA ist es sehr stark. Das ist sehr interessant. Das verzwickt sich mit dem Polizeistudium auch öfters stark in der Soziologie. Also so wird Soziologie verbreitet in den USA. Und endlich Chapter 8, Social Stratification. Da kann man endlich Marx erläutern. Ne? Aber schau mal, du hast jetzt Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn man das jetzt durchrechnen tut, wenn man das jetzt chronologisch durcharbeitet, bis in der achten Woche, mit der achten Woche erst sollte man mit Stratifikation anfangen. Die nächste Woche, Kapitel 9, Global Stratification. Ne? Normalerweise kann man dann schon anfangen mit Globalisierung, vielleicht Ungleichheiten in der Welt oder die große Masse, ne? Die Menschheit selber, immer mehr werden reich oder weniger werden reich und die große Masse werden immer ärmer. Chapter 10, das sind jetzt Gender Stratification. Was jetzt interessant für mich ist, warum ist der Autor Kapitel 10 und Kapitel 6 komplett versucht zu verschieden, versucht Unverschiedenheiten zu machen. Sexuality and Society in Gender Stratification. Okay, interessant. Noch weiter. Chapter 11, Race and Ethnicity. Ja, interessant in einem Einführungskurs. Chapter 12, Economics and Politics. Kapitel 13, Family und Religion. Aha, jetzt habe ich sie erwischt. In Deutschland ist ja das eigentlich, ich weiß jetzt, warum die in Amerika das jetzt zusammen studieren, Family und Religion. Man vermutet nur so, wenn man den Kapitel anhört, dass da irgendetwas zusammenhängt. Eigentlich ist ja Familie und Religion komplette, das kann ja verschieden nicht studiert werden. Aber hier hört sich das so an, als wäre Familie mit Religion verknüpft. So würde ich das vorstellen. Ja, das ist dann normalerweise, wenn ich das Wort beitragen tue, normale Definition von Familie, was ist Familie, was ist ein Household, wer tut was in der Household, Hausarbeit, wie wird es verteilt zum Beispiel. Aber es ist schon interessant, der Chapter 13, da steht ja auch drin, dass du nicht Familie, Religion sogar schon mit Marriage Studium gemacht, ne? Als hätte da das was damit zu tun. Das ist ja dann eigentlich wieder politische Soziologie oder politische Vorstellungen, ideologische Vorstellungen. Aber das wird zusammengebastelt in ein Kapitel, als wäre das, hängt das alles zusammen. Chapter 14, Education, Health and Medicine. Das ist auch interessant, dass sie drei verschiedene Variablen zusammen tun in einem Kapitel. Chapter 15, Population, Urbanization, Environment. Ja, das sind die Population Studies. Das ist Demografie. Es ist interessant, dass das gleich auch in Einführungskurs vorgetragen wird. Und endlich, Kapitel 16, Social Change, Modern and Postmodern Societies. Es ist sehr interessant, dass sie das vortragen. Normalerweise in vielen Einführungskursen, da ist die Sache, das wird nicht einmal vorgetragen. Soziale Bewegungen zum Beispiel. Ne? Oder postmoderne Theorien. Wie ich in den USA studiert habe, wie ich mich noch erinnern kann, da wurde überhaupt nichts gesprochen über postmoderne Theorien. Das wurde meistens nicht einmal angesprochen. Also, ich habe jetzt versucht, hoffentlich mein Fazit besser zu erläutern, weil ich habe jetzt versucht, ein Einführungsbuch selber zu kritisieren, wie das, naja, strukturiert ist. Kann schon sehen, da hängt viel dran. Vielleicht, was ich sagen kann, der Anfang des Einführungskurs selber, das geht wirklich in die Direktion von Anthropologie. Ne? Anthropologie ist Kapitel 2, 3, 4 könnte man sagen. Kapitel 1 versucht so schnell wie möglich die Perspektive und Theorie und Methoden gleich reinzuquetschen. Ne? Also die ersten 2, 3 Wochen müsste man die Theorie so schnell wie möglich überspringen, könnte man sagen. Was kann ich noch sagen? Chapter 7, Polizeistudium. Was hängt jetzt das wirklich Kapitel 7 hier in einen Einführungskurs? Polizeistudium. Also das müsste man doch normalerweise als kompletten anderen Seminar beitragen. Dann endlich Kapitel 8. Muss man vorstellen. Also in der 8. Woche sollte man dann erst anfangen mit der Stratifizierung oder Ungleichheiten in der Gesellschaft. Also da kann man dann endlich Marx ansprechen. Aber auch schon wieder in der 8. Woche. Ich versuche das immer verschiedentlich beizutragen. Aber kann man schon sehen. Noch was anderes. Kapitel 13. Family und Religion. Ne? Warum muss jetzt das Family und Religion zusammen studiert werden? Warum kann das nicht komplett differenziert werden? Aber hier kann man sehen, da versucht der Author Family und Religion zusammenzubasteln. Als wäre das eindimensional. Und Kapitel 15, ja, Population Studies. Ich weiß nicht, warum die versuchen, das in einen Einführungskurs reinzubringen. Also, innerhalb 5 Monaten, 16 Kapitel, das meiste, könnte man sagen, hat überhaupt nichts mit der Soziologie zu tun. Das sind Kapitel mit verschiedenen Themen. Wirklich sehr schwach an Theorie selber und sehr schwach an soziologische Perspektiven, beziehungsweise kritische Perspektiven. Wird überhaupt nicht angesprochen. Und moderne Soziologen selber werden auch nicht angesprochen. Ne? Wie zum Beispiel Purdue, ne? Luhmann. Also ich will jetzt nicht nur europäische Soziologen vorbringen, aber sogar amerikanische moderne Soziologen werden auch überhaupt nicht angesprochen. Nicht einmal Parsons. Ne? Merton ein bisschen in Kapitel 1, aber wieder so schnell wie möglich und so schnell wie möglich wird es vorbetragen. Also ich mache Schluss. Ich glaube, ich habe meine Fazit hoffentlich besser artikuliert oder erläutert.